Erst danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit der Teufel ihn versuchen konnte. Zweiter, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er schließlich Hunger. Dritter, der Versucher kam zu ihm und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine zu Brot werden. Vierter, Jesus antwortete, es steht geschrieben, ein Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Fünfter, danach nahm der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Sechster, er sagte zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln Befehl geben, dich zu beschützen, damit du dir den Fuß nicht an einem Stein stößt. Siebter, Jesus sagte zu ihm, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Achter, wiederum nahm der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Neunter, er sagte zu Jesus, das alles gebe ich dir, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Zehnter, darauf sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm dienen. Elfter, danach verließ der Teufel ihn, und Engel kamen und dienten Jesus. Zwölfter, als Jesus hörte, dass Johannes der Täufer verhaftet worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Dreizehnter, er verließ Nazara und zog nach Kapernaum, einer Stadt am See, die im Gebiet von Sebulon und Naphtali liegt. Vierzehnter, das geschah, damit sich erfüllte, was der Prophet Jesaja gesagt hatte, fünfzehnter, Land Sebulon und Land Naphtali, am Meer und jenseits des Jordan, Galiläa der Nichtjuden. Sechzehnter, das Volk, das in Dunkelheit lebte, hat ein großes Licht gesehen. Für die Menschen, die im Land des Todes und im Schatten saßen, ist ein Licht aufgegangen. Siebzehnter, von diesem Zeitpunkt an begann Jesus zu predigen und zu sagen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Achtzehnter, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der auch Petrus genannt wurde, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen ein Fischernetz in den See, weil sie Fischer waren. Neunzehnter, Jesus sagte zu ihnen, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Zwanzigster, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Einundzwanzigster, als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot und reparierten ihre Netze. Jesus rief auch sie. 22. Sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. 23. Jesus reiste durch ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen, verkündete die gute Nachricht vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Schwächen unter dem Volk. 24. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Die Menschen brachten alle Kranken zu ihm, die verschiedene Leiden, Schmerzen, Dämonenbesessenheit, Epilepsie oder Lähmungen hatten, und Jesus heilte sie alle. 25. Viele Menschenmassen folgten ihm aus Galiläa, der Dekapolis, Jerusalem, Judäa und dem Gebiet jenseits des Jordan.